Explodierende Briefkuverts von K. R. Gelesen für LibriVox.org. Eine neue, nicht eben ungefährliche Spielerei droht in diesem Augenblick wieder von Paris aus die ganze zivilisierte, doch in dieser Beziehung unglaublich einfältige Welt zu überschwemmen. Es ist ein sehr plumper Scherz, der in Folgendem besteht. In einer Gesellschaft wird jemandem ein Brief überbracht mit der Aufschrift »Eilig«, »Per Express« und dergleichen und der Bitte um schleunige Antwort. Und wenn er nun schnell das Kuvert aufreißt, so explodiert dasselbe zum Vergnügen der damit noch unbekannten Gesellschaft, aber auch wohl zum Erschrecken kränklicher, nervenschwacher Damen. Die Erklärung liegt sehr einfach darin, dass das Kuvert mit einer der in den Knallbonbons befindlichen ähnlichen Masse versehen ist, und die Idee ist deshalb eine sehr alltägliche, abgesehen davon, dass wohl in zahlreichen Fällen der Witz dadurch ins Wasser fallen dürfte, dass der Empfänger den Brief mit Messer oder Schere am Rande aufschneidet, anstatt ihn aufzureißen. Viel geistreicher würde die Idee sich folgendermaßen verwirklichen. Eine liebende junge Dame, ein verliebter Gag oder sonst irgendein neugieriges, leicht erregtes Menschenkind empfängt ein zierliches Briefchen, erbricht es mit zitternder Hand und der feurige, sprühende Inhalt verwandelt im selben Moment den ganzen Brief in eine lodernde Flamme, aus der nichts zurückbleibt als ein zierlich träufelndes Rauchwölkchen und der süße Duft eines köstlichen Parfums. Die Theorie würde einfach in einem zarten, gleich dem bekannten Düppelpapier nach Art der Schießbaumwolle präparierten Briefbogen liegen, welcher durch die ebenfalls explodierende Zündmasse der Oblate zur Flamme entfacht würde. Wir stellen die Ausführung dieser Idee den derartigen Fabrikanten anheim, machen sie zugleich aber dringend darauf aufmerksam, dass sie, um nicht gar schwere Verantwortung auf ihre Schultern zu laden, jetzt vor allem dafür sorgen müssen, sämtliche leichte Frauenkleiderstoffe zunächst das chemische Kunststück des Unverbrennlichmachens passieren zu lassen. Denn nicht bloß die letztgedachten, lodernden Liebesvexierbriefe, sondern auch die explodierenden Briefkuverts, die Teufelstränen und andere dergleichen chemische Spielereien bedrohen unsere Frauenwelt in leichten, unpräparierten Kleidern nur zu sehr mit der grausigen Gefahr, lebendig verbrannt zu werden. Ende von »Explodierende Briefkuverts«. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Johannes Bergmann. Warum? Von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Warum? Von Franziska Gräfin zu Reventlow. In einer Mainacht erschoss sich der Sekundaner Hans Sörensen. Er war noch ein Kind. Wenigstens hielten ihn alle dafür, die sein lachendes, offenes Knabengesicht kannten. Und er lachte oft und viel. Aber dann konnten seine Augen plötzlich mit einem so seltsam leeren, toten Blick vor sich hinstarren, als ob sie etwas suchten, das sie doch nicht finden konnten, oder als ob das Lachen ihnen wehtäte. Niemand hatte ihm eine solche Handlung oder einen so jähen Entschluss zugetraut. Niemand erraten, dass er einen schweren Kummer, eine innere Zerstörung in sich trug. Am letzten Nachmittag hatte er eine Verabredung mit einem Freund, aber er kam nicht hin. Er saß in seinem Zimmer und ordnete seinen kleinen Besitz und seine Briefschaften. Dann machte er seine Schularbeiten für den nächsten Tag und ging aus. Seinem Stubengenossen, der ihn begleiten wollte, sagte er, dass er einen Bekannten besuchen wolle. Als er sich von ihm befreit hatte, ging er zu einem Waffenhändler und suchte sich zwei Pistolen aus. Er wolle sie zur Auswahl, sagte er, und er würde Bescheid schicken, ob er sie behielte. Am Abend scherzte und sprach er wie gewöhnlich, und als sie nach Tisch um die Lampe herum saßen, las er einen Roman zu Ende, den er am vorigen Abend angefangen hatte. Als die Uhr 10 schlug, gingen die Knaben zu Bett, und als sie die Treppe hinaufstiegen, tönte sein helles Lachen noch einmal durch das abendstille Haus, und niemand wusste, dass er zum letzten Mal hinaufgestiegen sei und dass man nur sein zerstörtes Leben wieder herabtragen würde. Als sie sich niedergelegt hatten, las Hans wie jeden Abend in dem Andachtsbuch von seiner Mutter. Dann löschte er das Licht aus und lauschte den Atemzügen seines Kameraden und stand ganz leise wieder auf, als er sich überzeugt hatte, dass jener schlief. Leise stand er auf und setzte sich an den Schreibtisch vor dem offenen Fenster, durch das die stille Nacht hereindrang. Fröstelnd saß er da und sah dem Tod ins Angesicht. Da. Vor ihm stand das Bild seiner Mutter und er schrieb an seine Eltern. Er dankte ihnen für all ihre große Liebe, verzeihen sollten sie ihm, dass er so von ihnen gehe, er könne nicht mehr leben, und vergessen sollten sie ihn, und wieder froh sein, wenn er fort war, fort und begraben. Dass sie nie wieder froh sein konnten, dass das dunkle Geheimnis seines zerrissenen Lebens auch ihres vernichtete, das hatte er nicht begriffen. Die Pistolen nahm er mit ins Bett. Die erste versagte den Schuss, man hatte es nachher sehen können. Aber die Kugel der zweiten tötete ihn, über dem rechten Auge war sie in den Kopf gedrungen. Niemand im Haus wachte von dem Schuss auf, sie schliefen alle. Der andere Knabe atmete ruhig weiter und die Kerze brannte flackernd herunter, bis sie gegen Morgen erlosch und die helle warme Sonne ins Zimmer drang. Am nächsten Morgen fanden sie ihn so. Der eine Arm hing am Bett herunter, die andere Hand hielt noch die Pistole. Der blonde Kopf war zurückgefallen und das blasse, tote Gesicht hatte seinen alten, lachenden Kinderausdruck. Über dem rechten Auge klaffte die Wunde, aus der das Blut und das Leben wie ein roter, wilder Strom über die weißen Tücher hinabgeflossen war. Vor dem Bett lag das aufgeschlagene Gebetbuch und stand die herabgebrannte Kerze. Auf dem Schreibtisch lag der Brief an seine Eltern. Vor dem Bild der Mutter, sein Abschied aus dem Leben. Die Zurückgebliebenen konnten das qualvolle Rätsel nicht lösen, und sie mussten es durch ihr ganzes Leben tragen. Und er war gestorben und hatte es mit hinabgenommen. Warum? Ende von Warum? Aufgenommen von Schnupfinchen, Carina Sando. Aus den Briefen von Liselotte von der Pfalz, Elisabeth Charlotte von Orléans. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. An die Kurfürstin Wilhelmine Ernestine von der Pfalz. Fußnote: Tochter König Friedrichs III. Von Dänemark. Vermählt mit Liselottens Bruder. Versailles, den 6. Dezember 1682. Auslassungszeichen. Bleibt mir also nichts als diese Stunde übrig, zu schreiben, denn morgen gleich nach des Königs Mess muss ich mit Ihrer Majestät auf die Jagd, und nach der Jagd wird es was spät sein, zu schreiben, denn es ist wieder Jour de Partement. Damit Euer Lieben aber begreifen mögen, was dieses ist, so müssen Euer Lieben wissen, dass der König hier eine große Galerie lässt bauen, so von seinem Appartement bis in der Königin ihres geht. Weilen aber solche Galerie noch nicht ganz fertig ist, hat der König das Teil, so ausgemacht und gemalet ist, unterschlagen lassen und einen Salon davon gemacht. Alle Montag, Mittwoch und Freitags seind Jour d'Appartement. Da versammeln sich alle Mannsleute von Hof in des Königs Antichambre, Anmerkung Vorzimmer, und alle Weiber um 6 in der Königinkammer. Hernach geht man alle miteinander in den Salon, wovon ich alleweil gesprochen, von da in ein Großkabinett, allwo die Violons seien, vor die so tanzen wollen. Von da geht man in eine Kammer, wo des Königs Thron ist. Da findet man allerhand Musik, Konzerter und Stimmen. Von da geht man in die Schlafkammer, allwo 3 Tafeln stehen, um Karten zu spielen, vor den König, die Königin und Monsieur. Von da geht man in eine Kammer, so man woll einen Saal nennen, worinnen mehr als 20 Tisch stehen mit grünen sammeten Teppichen, mit golden Franien und allerhand Spiel zu spielen. Von da geht man in eine große Antichambre, allwo des Königs Billard steht, von da in eine andere Kammer, allwo 4 lange Tisch, worauf die Kollation ist, allerhand Sachen, Obstkuchen, Konfituren. Das sieht aus wie die Christkindertafeln am Christabende. Von da geht man noch in eine andere Kammer, wo auch vier andere Tafeln stehen, so lang also die von der Kollation, worauf viel Karaffen mit Gläser stehen und allerhand Vin de Likör, Rossolis, Anmerkung Liköre, von allerhand Gattung, Vin de Saint-Laurent, italienische Wein, Hippokras, auch rechte natürliche Wein, also die essen oder trinken wollen, halten sich in diese zwei letzte Kammern. Sobald, als man von der Kollation kommt, welche man stehens ist, Anmerkung stehend ist, geht man wieder in die Kammer, wo so viel Tafeln stehen, und da teilt sich jedes zu seinem Spiel aus, und wie mancherlei Spiel da gespielt werden, ist nicht zu begreifen. Landsknecht, Tricktrack, Piquet, Reversi, Lambre, Petit Prime, Schach, Tricktrack Raff, Troide, Trumadam, Berlin, Summa Summarum, was man nur erdenken mag von Spielen. Wann der König oder die Königin in die Kammer kommen, steht niemand von seinem Spiel auf. Die nicht spielen, als wie ich und noch viel andere mehr, die schlendern herum von einer Kammer zu der andern, bald zu der Musik, bald zu den Spielen, denn es ist erlaubt, hinzugehen, wo man will. Dieses wäret von 6 bis 10, dass man zum Nachtessen geht, und das ist, was man Jour d'appartement heißt. Wenn ich aber, euer Lieben, jetzt verzählen sollte, mit was vor Magnificence, Anmerkung Pracht, alle diese Kammern gemöbliert sein und welche eine Mengte von Silbergeschirr drinnen ist, würde ich nimmer aufhören. Es ist gewiss, dass es meritiert, Anmerkung verdient, gesehen zu werden. Dieses alles wäre wohl köstlich schön und divertissant, Anmerkung unterhaltend, wenn man auch in diesem Appartement ein vergnügtes Gemüte mit sich brächte, Auslassungszeichen. An Frau von Harling. Saint-Cloud, den 30. Juni 1691. Auslassungszeichen. Es ist nun leider gar zu wahr, dass mein Sohn, Anmerkung Philipp II. Von Orléans, in Kampagne ist, und noch dazu, so marschieren beide Armeen nun, also, dass mir gar nicht wohl bei der Sachen ist, denn weilen sie nicht weit voneinander sein, mögen sie sich vielleicht begegnen, wobei es dann all scharf genug hergehen würde. Ich weiß wohl, und mein lieb Frau von Harling hat mir's vor langen Jahren gelernt, dass Gott die Seinigen überall erhalten kann, aber ich habe leider kein Brief und Siegel, dass Gott, der Allmächtige, meinen Sohn erhalten will, und ich weiß, dass man im Krieg große Gefahr aussteht. Zudem, so hat mich das Exempel von den zwei lieben Prinzen Friedrich August und Karl greulich scheu gemacht. Fußnote: Die Söhne ihrer Tante in Hannover waren beide im Kriege gegen die Türken gefallen, Karl Philipp im Kampf am 1. Januar 1690, Friedrich August am 30. Dezember desselben Jahres. Der Fürsten, Leiber und Köpf, seint nicht härter als andere, und das Blei dringt ebenso leicht hinein als in den gemeinen Soldaten, und in einer Schlacht ist wenig Sicherheit. Drum muß ich gestehen, daß mir recht Angst bei der Sachen ist, und werde keine Ruhe haben, bis ich meinen Buben wieder hier habe. Ende von Aus den Briefen von Lieselotte von der Pfalz. Nationalliberale Götterdämmerung von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Nationalliberale Götterdämmerung von Karl von Ossietzky. Der Reichstagsabgeordnete Marx, der bekannte rheinische Zentrumsführer, hat sich vor kurzer Zeit einigermaßen energisch gegen den konservativen Blockbruder ausgesprochen und diskret die Möglichkeit einer Annäherung an die Nationalliberalen angedeutet. Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen worden, dass es sich wohl nur um einen Schreckschuss handeln könne, denn hervorragende Mitglieder der Nationalliberalen Partei selbst seien zu einem Urteil über deren Zukunft gekommen, dass man ihr kaum noch die Bündnisfähigkeit zuerkennen könne. In den Grenzboten untersucht der Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Damme die Zukunft der Nationalliberalen Partei. Er, der zu den wenigen gehört, die den Charakter in der Partei verkörpern, kommt zu dem melancholischen Schlusse, dass sie infolge der Sonderbündelei der Alten wohl nicht mehr lange zusammenhalten werde. Er sieht die Ursache der Krise in der Verschiedenheit der Stellung zur Sozialdemokratie und im Gegensatz zwischen Nord und Süd, Friedberg und Rebmann. Gewiss liegt manches Zutreffende in diesen Ausführungen, aber sie erschöpfen die Situation nicht. Die Partei stirbt nicht an den erwähnten Gegensätzen. Die Konflikte bestehen schon lange und trotzdem ist es bisher einigermaßen gegangen. Nein, die nationalliberale Partei geht an ihrer absoluten Inhaltslosigkeit, an ihrem vollkommenen Mangel an geistigem Gehalt zugrunde. Die verschiedenartigsten Elemente haben sich bei ihr zusammengefunden. Einer steht dem anderen im Wege und keiner hat deshalb Lust zur Tat. Die Partei hat kein Programm, darum sucht sie krampfhaft nach Parolen. Sie ist die Partei für Bildung und Besitz und wendet sich deshalb ausschließlich an das wohlhabende Bürgertum. Die Leutchen mögen ja Geld springen lassen, aber sie sind die Letzten, die schöpferisch oder parteibildend wirken können. Im Grunde sind es ganz unpolitische Menschen, für die Ruhe die erste und letzte Bürgerpflicht ist und die gegen alles, was nach Radikalismus auch nur riecht, eine instinktive Abneigung besitzen. Sie können naturgemäß weder Programm noch Grundsätze, nicht einmal eine Taktik haben. Die schlimmste Zeit für die Partei ist die Wahlzeit. Da müssen die Unglückswürmer von Kandidaten vor die Öffentlichkeit treten und erzählen, was sie alles zu bieten haben. Und sie haben nichts. Sie vertreten nur das nackte Geldsackinteresse und dieses einzige Prinzip der prinzipienlosen Partei wird hinter einem Wall von Phrasen verschanzt. Nur Phrasen. Die nationalliberale Partei ist die klassische Partei der nationalen Phrase. Kulturkampftiraden ziehen nicht mehr. Aber die nationale Phrase wirkt immer noch in unseren Zeiten der häufigen äußeren Konflikte. Die nationalliberale Partei ist die patriotische Partei par excellence. Sie hat das nationale Bewusstsein in Erbpacht. Ihre Redner arbeiten mit den tollsten Kriegshetzereien. Dabei entspringen die alldeutschen Rodomontaden durchaus nicht einem überstarken Kraftbewusstsein, einem übertriebenen Nationalgefühl. Es sind nur traurige Verlegenheitsprodukte, bestimmt die innere Leere zu maskieren. Man soll die Sache einer Partei verfechten und man weiß nicht, was die Sache der Partei, wozu die Partei überhaupt da ist. Seit den Tagen der Reichsfinanzreform war eine gemäßigte Opposition der harmlose Sport der Partei. Das hat sie aus den Nöten des Wahlkampfes mit einigermaßen heiler Haut gerettet. Und so hätte sie noch lange weiter vegetieren können, wenn die rabiate Scharfmachergruppe nicht gewesen wäre. Diesen Herrschaften passt das lauwarme Verhalten der Partei nicht mehr. Sie fühlen sich in der Macht und pfeifen auf die Phrasen. Das darf aber der diplomatische Bassermann-Flügel nicht zugeben. Eine solche Demaskierung bedeutete das Ende. Die nackte Brutalität der Scharfmacher darf nicht vor allem Volk zum Parteiprinzip erhoben werden. So rächen sich die alten Sünden an der Partei der Vertuschung. Was wird aus ihr werden? Wird der eine Teil nach rechts, der andere nach links fallen? Das Naheliegende wäre allerdings die echt nationalliberale Lösung, dass unter der alten Schutzmarke weitergewurschtelt wird. Wahrscheinlicher ist aber doch eine Trennung. Und in dem Falle dürfte es zu einer Fusion des linken Flügels mit der fortschrittlichen Volkspartei kommen. Das wäre nicht einmal unerfreulich. Wir bekämen zwar eine Bourgeois-Partei in Reinkultur, aber es würde doch, und das ist die Hauptsache, eine verhältnismäßig starke bürgerliche Partei werden, die auch von der Regierung nicht ohne weiteres ignoriert werden dürfte. Diese Partei müsste den Kampf um die Macht aufnehmen. Dazu würden sie schon die nach rechts abgegangenen Elemente zwingen. Und vielleicht könnte sie uns dem parlamentarischen Regime eine Etappe näher bringen. Aber das ist Zukunftsmusik. Für die Gegenwart steht nur fest, dass die nationalliberale Partei ausgespielt hat, ob sie dem Namen nach bestehen bleibt oder nicht. Niemand wird sie mir ernst nehmen, niemand sie für bündnisfähig halten, niemand außer den Koryphäen der fortschrittlichen Volkspartei. Erschienen in Das freie Volk, 31. August 1912. Ende von Nationalliberale Götterdämmerung. Die Resurrection Co. von Walter Rathenau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Resurrection Co. von Walter Rathenau. Die Begräbniseinrichtungen der Stadt Necropolis Dakota sind die besten in den Vereinigten Staaten. Eine elektrische Schmalspurbahn führt mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern die Leiche auf den Kirchhof. Eine Baggermaschine, US-Patent Nummer 398748, gräbt vor den Augen der Leidtragenden in 4 Minuten das Grab, der Sarg wird durch einen Drehkran vom Gleise gehoben und die Maschine glättet mit großer Genauigkeit den viereckigen Hügel. Man hat es vermieden, die Leichenrede durch lautsprechende Phonographen verlesen zu lassen, dagegen ist dicht bei der Begräbnisstätte ein Automatensaal, in dem man gegen Einwurf eines 20-Cent-Stückes Trostsprüche der berühmtesten Kanzelredner englischer Zunge vernehmen kann. Eine mechanische Sargfabrik nebst Grabstein Schleiferei grenzt an das Grundstück. Ihre mustergültigen Produkte befriedigen die Ansprüche der verwöhntesten Kunden. Elihu Hannibal L.T. Gravemaker ist der Schöpfer des Unternehmens. Bei seiner Beerdigung am 17. Mai 1894 wurde der Rekord der Bestattungstechnik in den Vereinigten Staaten erreicht. Punkt 12 Uhr setzte sich der Trauerzug in Bewegung, 12 Uhr 16 Minuten begann die Beisetzung, 7 Minuten später erfolgte die Rückfahrt der Leidtragenden und 12 Uhr 25 Minuten vereinigte man sich zu einem Lunch im 46th Avenue Hotel. Um 1 Uhr erschien gleichzeitig im Necropolis Sun und im Dakota Herald die Berichte über das Leichenbegräbnis, um 1.30 Uhr begann die Versteigerung der Hinterlassenschaft, um 4 Uhr enthüllte man auf dem Central Union Square ein Granitdenkmal mit dem Bilde des Verewigten und um 6 Uhr abends wurde in Gravemakers Wohnhause gemäß seinen Testamentsbestimmungen ein neues Clublokal eingeweiht. Es drängte mich, meine Bewunderung über die klug durchdachte Anlage dem Direktor auszusprechen, der die oberen Stockwerke des freundlichen Leichenhauses bewohnte. Aber in dem Augenblick, wo ich den Aufzug zu betreten mich anschickte, überraschte und verletzte mich ein unerfreulicher Eindruck. Ich konnte nicht umhin, den Direktor über diesen Zwischenfall zu befragen. So sehr ich Ihre Einrichtung zu schätzen weiß, sagte ich ihm, darf ich doch nicht verhehlen, dass ich durch Zufall auf eine Anordnung aufmerksam geworden bin, die mich peinlich berührt hat. Was veranlasste Sie, diesen immerhin geweihten Ort durch eine Telefonstation zu schänden? Ich habe bemerkt, dass eine solche in der Leichenhalle neben der Kapelle untergebracht ist. Das fortwährende Klingeln wirkt beunruhigend. Was bezwecken Sie damit? Ich bedauere, dass die Tür offen stand, antwortete der Direktor kurz, sonst bemerken unsere Besucher gewöhnlich nichts davon. Eine weitere Auskunft kann ich Ihnen leider nicht geben. Die Zeit schien mir gekommen, mich eines Tricks zu bedienen, den ich meinem geschätzten Freunde in New York, dem Reverend Tiberius Q. Lewison, verdanke, eines Tricks, der, ich bedauere es sagen zu müssen, mir nicht ganz edelmütig, wohl aber durchaus zweckentsprechend scheint. Ganz wie es Ihnen beliebt, bemerkte ich. Jedenfalls werden Sie nichts dagegen haben, wenn ich in den Blättern, die ich zu vertreten die Ehre habe, dem New York Herald, der Times, dem Figaro und dem Berliner Börsenkurier einen Artikel telegrafiere, der morgen mit der Überschrift »Leichenschändung in Dakota« an hervorragender Stelle erscheinen wird. Sie gestatten mir, je 3 Probenummern Ihnen zugehen zu lassen. Nach einiger Überlegung erwiderte er, »Ich proponiere Ihnen folgendes Abkommen. Sie veröffentlichen Ihre Eindrücke nicht vor dem 15. Juni 1898, dem Tage, wo unser Kontrakt mit der Resurrection Co. abläuft. Dagegen gebe ich Ihnen sofort vollen Aufschluss. Sie können sicher sein, dass Sie mit Ihrem Artikel noch übers Jahr Sensationen machen werden. Bevor ich dem Bericht des Direktors folgen lasse, lege ich Wert darauf festzustellen, dass der vorliegende Aufsatz laut Poststempel des Umschlages am 16. Juni 1898 bei dem Herausgeber dieser Zeitschrift eingelaufen ist. Der Direktor führte folgendes aus. Alle unsere Einrichtungen sind von dem Grundsatz bestimmt, nach Möglichkeit den peinlichen Zeitraum zu verkürzen, der zwischen dem Ableben eines Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft und dem Augenblick liegt, wo die Hinterbliebenen ihre Berufsgeschäfte ungestört wieder aufnehmen können. Dieses gewiss lobenswerte Bestreben birgt eine Gefahr. Am 24. Juli des vorigen Jahres wurde auf Befehl des Richters die Leiche eines hochangesehenen und wohlhabenden Mannes exhumiert, der 8 Tage zuvor bestattet worden war und gegen den sich ein dringender Verdacht wegen Meineids, schwerer Urkundenfälschung, Betruges, Kuppelei und Selbstmords erhoben hatte. Ein Verdacht, der sich leider als begründet erwies. Der Anblick der Leiche war erschütternd. Sie lag auf dem Gesicht, mehrere Finger waren gebrochen, die Nägel zerrissen, an den Knien und Schultern zeigten sich Quetschungen und Wunden. Es war offenkundig, dass der Mann lebendig begraben worden war. Eine nervöse Erregung verbreitete sich in der Stadt, als der Fall bekannt wurde. Die Geistlichkeit suchte die Menge dadurch zu beschwichtigen, dass sie hervorhob, dieses Strafgericht der göttlichen Vorsehung sei hauptsächlich durch einige Verbrechen des Verstorbenen herbeigezogen. Der Erfolg war entgegengesetzt. Die Angst stieg nun erst recht bis zur Sinnlosigkeit und einige der achtbarsten Bürger, unter ihnen der stellvertretende Bürgermeister und der Vorsitzende des Kirchenrats, legten Hand an sich. Niemand wusste Rat. Während die Zeitungsschreiber sich monatelang von den abenteuerlichsten Vorschlägen nährten, konstituierte sich in aller Stille ein Unternehmen, das den fürchterlichen Konflikt mit einem Schlage zu lösen versprach. Die Dakota and Central Resurrection Telephone and Bell Co., eine Aktiengesellschaft mit $750,000 Kapital. Der Prospekt brachte einen beispiellosen Erfolg. In 2 Stunden war an der Börse das Kapital 14-mal überzeichnet, die Lebensversicherungsgesellschaft und der Waisenrat beschlossen, alle verfügbaren Mittel in Anteilen der neuen Gesellschaft anzulegen, und die Tochter des Gymnasialdirektors bedrohte den Vorsitzenden des Syndikats mit einem Revolver, weil sie bei der Zuteilung nicht genügend berücksichtigt worden war. Die Idee des Unternehmens schien einfach und überzeugend. Jeder beigesetzte Sarg sollte durch eine elektrische Leitung mit dem Verwaltungsgebäude verbunden werden. An die Leitung wurden Fernsprecher und Läutwerke angeschlossen und jeder Kunde, Customer, konnte gegebenenfalls nicht nur augenblicklich die Verwaltung benachrichtigen, sondern auch bezüglich seines Hausarztes, seines Bankiers und seiner Familie die nötigen Verfügungen treffen. Mit großer Mehrheit wurde von der gesetzgebenden Körperschaft beschlossen, die Einführung dieser Sicherung sollte obligatorisch sein, und alsbald gewährte die Stadtverwaltung auf die Dauer von 2 Jahren der Resurrection Co. das ausschließliche Recht, ihre Apparate zu installieren. Die Beunruhigung der Bevölkerung schwand nach und nach, umso mehr, als während nahezu eines Jahres kein Fall der Bestattung eines Lebenden mehr eintrat. Im selben Maß ermattete aber das Interesse für die Resurrection Co. und der Kurs ihrer Aktien sank von 450 auf 11,5. Da ereignete sich eine unerwartete Begebenheit. Am 23. Februar, kurz nach Sonnenuntergang, benachrichtigte man mich, dass zum ersten Male eine Glocke in kurzen Zeitabständen wiederholt angeschlagen habe. Die Klappe, die heruntergefallen war, zeigte die Nummer 169. Diese Zahl setzte mich in Erstaunen, denn wir waren damals bereits bei den Nummern um 1200 angelangt. Sofort ließ ich das Kirchhofsjournal kommen und stellte als Inhaber von Nummer 161 einen gewissen Johnson fest, den ich persönlich gekannt hatte. Ein magerer, alter Herr, der lange Zeit seinen Mietern große Angst einflößte und endlich einem Nervenleiden erlag. Zugleich bemerkte ich mit Entsetzen, dass Mr. Johnson bereits seit 9 Monaten in der Erde ruhte. Ich nahm an, dass an der Leitung etwas nicht in Ordnung sei und benachrichtigte den Elektriker. Der sprach, wie es bei diesen Leuten die Regel ist, von Kurzschluss und Erdströmen, schraubte alle Apparate los und brachte das Haus in einen unglaublichen Zustand. Nach 3 Tagen erklärte er den Schaden für beseitigt und berechnete $275. Inzwischen läutete Nummer 169 jeden Abend in gewohnten Zeitabständen ruhig weiter. Nun erstattete ich meiner vorgesetzten Behörde Bericht. Auf Antrag der Resurrection Co. beschloss die Kommission die Exhumierung. Diese fand statt, aber ohne jedes Ergebnis. Mr. Johnson zeigte die normale Verfassung eines Mannes, der seit 9 Monaten beerdigt ist, der elektrische Apparat arbeitete tadellos und nur am Sarge war eine kleine Reparatur erforderlich. Sie wurde ausgeführt, das Grab zugeschüttet und Nummer 169 ließ sich nicht mehr vernehmen. Die Resurrection Co. scheute sich nicht, trotz des amtlich festgestellten Befundes, mit diesem bedauerlichen Vorfall Reklame zu machen. Sie erklärte, durch die Schuld meiner Verwaltung sei Mr. Johnson verhindert worden, ins Leben zurückzukehren, und brachte in allen Morgenblättern mein Bild mit der Unterschrift »Der Kirchhofsmörder von Necropolis«. Eine Protestversammlung von 2500 Resurrection-Aktionären und Interessenten wurde abgehalten, und ich hätte für meine Stellung nicht 5 Cent gegeben, wenn ich der Regierung meine Tätigkeit als Wahlagent in dem Stadtviertel, wo Mr. Johnsons Mieter wohnten, unentbehrlich gewesen wäre. Auch erklärten die Hinterbliebenen, deren Interessen immerhin als die nächsten zu gelten hatten, auf Mr. Johnsons Auferstehung keinen Wert zu legen. Der folgende Fall war ernster. Etwa 14 Tage nach Johnsons Wiederbestattung läutete abends zur gewohnten Stunde Nummer 289, eine Miss Sims, die sich zu Lebzeiten eines besonderen Rufes nicht erfreut hatte. Auch sie war schon mehrere Monate bei uns. Gemäß der neuen Dienstanweisung der Kommission beauftragte ich meinen Inspektor, Miss Sims telefonisch anzurufen, obwohl ich das gegenüber einer Dame, die seit geraumer Zeit eines besseren Lebens teilhaftig war, für eine lächerliche, wenn nicht frivole Handlungsweise hielt. Sie hätten sehen müssen, wie der Inspektor zurückkam, wachsgelb und hohlwangig. Die Augen hingen ihm wie Glaskugeln im Kopf, und ich kann nur sagen, dass sein Anblick an Mr. Johnson erinnerte. »Well, what's the matter?« fragte ich. »Well«, ich rief an und hielt den Fernsprecher ans Ohr, »und ich will verdammt sein, wenn es nicht ganz deutlich »Hallo« aus dem Apparat antwortete. Aber mit einer Stimme wie aus einem hohlen Brustkasten. Ich ging selbst hinunter und schrie in den Apparat, »Zum Teufel! Ja, was wollen Sie eigentlich?« Und wissen Sie, was das Frauenzimmer antwortete? »Ich möchte mit Nummer 197 verbunden sein.« Diesmal war die Resurrection Co. in Verlegenheit. Schon früher hatte die Geistlichkeit im Verein mit dem Theosophischen Club die Frage aufgeworfen, ob das unterirdische Telefonnetz nicht geeignet sei, die heilige Ruhe der Toten zu stören. Wurde dieser Vorfall bekannt, so hatte die Partei der Frommen gewonnenes Spiel, und das ist bei uns das Gefährlichste. Es kam eine Einigung mit der Gesellschaft zustande, wonach diese der Presse $50.000 zur Verfügung stellte und sich verpflichtete, alle Fernsprecher innerhalb 14 Tagen zu beseitigen. Die Läutwerke zu entfernen, konnte sie sich nicht verstehen, denn das hätte ihre völlige Auflösung bedeutet. Unbegreiflicherweise ließ dagegen unsere Verwaltung sich zu dem Zugeständnis verleiten, dass nach wie vor bei hoher Vertragsstrafe diese verfluchten Klingeln niemals ausgeschaltet werden durften. Wir sind noch heute verpflichtet, sie von einer eigens angestellten Person bedienen zu lassen. Miss Sims hörte auf zu läuten, sobald sie merkte, dass zu mündlichen Unterhaltungen keine Gelegenheit mehr war. Aber bald meldete sich ein neuer Korrespondent, und zwar, merkwürdig genug, nur bei Regenwetter. Einer meiner Leute kam auf den Gedanken, hinauszugehen, um zu sehen, was los sei. Da ergab sich, dass infolge eines Fehlers der Entwässerungseinrichtung der Hügel unterspült wurde. Der Kunde soll, wie ich später erfuhr, stark rheumatisch veranlagt gewesen sein. Sofort wurde der Missstand beseitigt, und es gab abermals Ruhe. Dass es ein Fehler gewesen war, auf diese Beschwerde einzugehen, stellte sich bald heraus, denn nun kamen sie von allen Seiten mit Privatwünschen und Nörgeleien. Der eine klingelte, weil seine Gittertür nicht schloss, bei einem anderen war die Bank wackelig geworden, ein dritter brauchte frischen Kies, der vierte hatte Regenwürmer. Die Tätigkeit der Kirchhofsverwaltung hatte sich in einem Vierteljahr verdreifacht und die laufenden Ausgaben waren auf das Vierfache gestiegen. Einzelne Kunden genügte die Tätigkeit einer Katze aus der Nachbarschaft, um die Beamten mitten in der Nacht zu alarmieren. Das letzte Stadium dieser traurigen Entwicklung wurde durch einen ganz alltäglichen Fall herbeigeführt. Eine ältere, unverheiratete Person signalisierte beständig ohne erkennbare Veranlassung. Es blieb nichts übrig, als auf schonendste Weise die Hinterbliebenen zu verständigen, und diese fanden heraus, dass eine boshafte Anverwandte in verletzender Andeutung eines früheren Vorfalls auf dem Grabe einen Myrtenkranz niedergelegt hatte. Es war leicht, die alte Dame zu beruhigen, aber das hatte zur Folge, dass nun unsere Kunden ganz allgemein das Tun und Lassen ihrer Hinterbliebenen in den Kreis ihrer Beschwerden zogen. Eine Dame findet zum Beispiel, dass ihre vier Schwiegersöhne zu früh zur Halbtrauer übergehen. Sie läutet täglich zwischen 6 und 8. Ein Schriftsteller ist mit der Grabschrift nicht zufrieden. Ein Telegrafenbeamter läutet mit kurzen und langen Intervallen in einer Art Morseschrift eine Kritik seines Nachfolgers. Ein Beispiel besonders anstößiger Einmengung in die Familienverhältnisse Hinterbliebener gibt jedoch bis auf den heutigen Tag ein gewisser Hopkins, den ich aus diesem Grunde namhaft zu machen mich nicht scheue. Mr. Hopkins, ein 65-jähriger, sehr begüterter Mann, hinterließ eine Frau von etwa 32 Jahren. Es war zu erwarten, dass sie Verehrer finden würde, und Hausfreunde sind der Ansicht, dass gerade Mr. Hopkins am wenigsten berechtigt gewesen wäre, hieran Anstoß zu nehmen. Kaum 3 Monate nach dem Begräbnis ging die Klingelei los. Als Mrs. Hopkins hiervon Kenntnis erhielt, war sie trostlos. Das Zusammentreffen der Eifersuchtsanfälle ihres Weiland-Gemahls mit den Besuchen ihres Liebhabers war augenfällig. Manchmal meldete sich der Ehegatte morgens, manchmal nachmittags, meist aber abends, wie denn überhaupt die Zeit von 7 bis 11 Uhr bei uns die bewegteste ist. Und jedes Mal rasselte die Klingel wohl 1/4 Stunde lang in eigentümlich kadenziertem Tempo weg. Mehrere Monate lang entzog sich die arme Frau durch eine Reise über den Ozean ihrem Verfolger. Erst gestern früh kam sie zurück, und wirklich hat dieser infame Hopkins in der letzten Nacht bereits wieder 4-mal angerufen. Die Geschichte fing an, mich zu ermüden. Der Direktor verlor sich in Einzelheiten. »Nun, was sind Ihre Ansichten betreffs der Zukunft?« fragte ich. »So kann es auf die Dauer nicht gehen. Wir arbeiten uns auf. Ich habe mit meinem Bruder, dem Manager des 46th Avenue Hotel, gesprochen. Er suchte mir klarzumachen, dass seine Gäste noch anspruchsvoller seien, und schlug mir vor, die Preise zu erhöhen. Aber das ist schwierig. Meine Hoffnung besteht in der Aufhebung des Vertrags mit der Resurrection Co. Aber sie sagten mir, das würde die Existenz der Gesellschaft gefährden. In diesem Augenblick vielleicht nicht mehr. Sie steht mit 3 weiteren Städten in Unterhandlung. Unsere Kommission stellt ihr glänzende Empfehlungen aus. Wir sind auch bereit, eine Abstandssumme anzubieten. Vor allem liegt aber ein nahezu zwingender Grund vor. Der eine der Direktoren ist hochgradig schwindsüchtig und von den Ärzten aufgegeben. Natürlich wird er hier begraben werden. Mit dem Manne konnten seine Kollegen schon zu Lebzeiten nicht fertig werden. Nun denken Sie, wenn der die Klingel in die Hand bekommt... Das leuchtete mir ein, und ich begriff, warum der Kirchhofsverwalter mir nur bis zum 15. Juni 1898 Schweigen auferlegt hatte. Aus New York kabelte man mir, dass der kranke Direktor durch den Gebrauch von Dr. Hamilton S. Meiersteins Hämatose, in allen Apotheken erhältlich, gerettet worden ist. Er hat den Weg von Necropolis, Dakota bis Key West per Rad zurückgelegt und stellt jetzt Beobachtungen über das gelbe Fieber an. Die Resurrection Co. ist jetzt damit beschäftigt, 8 Kirchhofsinstallationen in den Vereinigten Staaten auszuführen, und hat ihr Kapital auf 7,5 Millionen Dollar erhöht. Erste Bankinstitute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen des deutschen Kapitals in Amerika zu vertreten, sollen im Begriff stehen, sich einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen zu sichern. Unter diesen Umständen betrachtete ich es vom wirtschaftlichen Standpunkt aus als eine zeitgemäße Aufgabe, über die Tätigkeit der Gesellschaft, soweit es mir möglich war, Aufschlüsse zu geben. Ende von Die Resurrection Co. Ein Steckbrief von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Ein Steckbrief von Karl von Ossietzky. Graf Paul von Hünsbrüch, der bekannte Kulturpolitiker, hat eine Broschüre erscheinen lassen, in der er sich in Form eines offenen Briefes an den Vorstand des 4. Hannoverschen Reichstagswahlkreises mit der liberalen Politik auseinandersetzt. Wie Graf Hünsbrüch liberaler Reichstagskandidat werden konnte, ist eines der vielen Rätsel, die die Fortschrittliche Volkspartei aufgibt. Er erscheint als ein mäßig konservativer Mann, der kein ausgeprägter Parteipolitiker ist, sondern seine Sonderziele hat. Er ist beim Liberalismus gelandet, weil er für sie hier die tatkräftigste Unterstützung zu finden hoffte. Solche Männer, die in keine Parteischablone passen, haben oft einen scharfen Blick für das Wesen der Parteien. Da Graf Hünsbrüch nicht staatsmännisch angekränkelt ist, sondern den Willen zur Tat hat, konnten ihm die Schwächen seiner Partei nicht verborgen bleiben, und er fühlte das Bedürfnis, sich mit ihr auseinanderzusetzen. So schrieb er in allerbester Absicht ein Büchlein, wie es kompromittierender für den Fortschritt noch kein Mensch geschrieben hat. Ich sehe von einer Inhaltsangabe ab und lasse den Autor selbst reden. Seite 25. Unsere Politik ist vielfach eine Politik der Wünsche und Velleitäten, der Reden und Phrasen, aber nicht eine Politik des harten Wollens und des konsequenten Tuns. Das Schreien nach Macht ist im Übermaße bei uns vorhanden, der Wille zur Macht fehlt. Wir haben viele geistreiche Köpfe, aber weniger harte Köpfe. Über die Wahlrechtsfrage heißt es, Seite 27, wir reden und schreiben darüber, aber wir handeln nicht. In Bremen und Lübeck, wo unsere Partei herrscht, verweigert sie das gleiche und allgemeine Wahlrecht, Und in der wichtigen Frage der Drittelung beim preußischen Dreiklassenwahlrecht treten wir mit den Nationalliberalen für Gemeindedrittelung ein. Und wie schwächlich ist unsere Haltung dem schlechten Kommunalwahlrecht gegenüber? Was tut der in Berlin allgewaltige Freisinn dafür? Aus unserem heißen Wahlkampf wissen Sie, wie diese unsere Wahlrechtssünden mir immer und immer in Versammlungen vorgehalten werden und wie ich nichts anderes tun konnte, als ihr Vorhandensein mit Bedauern einzugestehen. Seite 28. Noch lange werden uns Flensburg und Niederbarnim vorgehalten werden, wo der Mandatshunger uns Brüderschaft schließen ließ mit den ärgsten Reaktionären. Und weiter? Ganz halb und ganz versagend ist unser Verhalten in den großen Kulturfragen. Seite 33. Welche Großtaten vollführen wir nicht täglich und wie viele große Männer gehören nicht zu uns? Und die Wirklichkeit? Von den Großtaten habe ich schon gesprochen, von den großen Männern will ich schweigen, um nicht persönlich zu werden. Was der Verfasser über den Bülow-Block, über die Stichwahltaktik schreibt, werden sich die Herren in der Zimmerstraße nicht hinter den Spiegel stecken. Er spricht es offen aus, dass der Fortschritt die eine Hälfte seiner Mandate von links, die andere von rechts erschachert. Graf Hönsbrüch, durch das oberflächliche und phrasenhafte Gebaren seiner Partei verstimmt, wollte eine freimütige Kritik an ihr üben. Dass aus seiner Arbeit mehr geworden ist, nämlich ein Steckbrief der fortschrittlichen Volkspartei, hat ganz gewiss nicht in seiner Absicht gelegen. An der fortschrittlichen Volkspartei reformieren wollen, ist ein Versuch am untauglichen Objekt. Wenn ein Affe in den Spiegel schaut, kann kein Apostel herausschauen. So ähnlich sagt Lichtenberg irgendwo. Wir Demokraten wollen uns dieses Sündenbrevier merken und es der Malefikantin vor Augen halten, wenn sie wieder einmal die Tugendstolze spielt. Der Linksliberalismus, Leipzig, Breitkopf und Hertel, 50 Pfennig. Erschienen in Das freie Volk am 30. November 1912. Ende von Ein Steckbrief. Der verhasste Gewerbeinspektor von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Caroline. Der verhasste Gewerbeinspektor von Karl von Ossietzky. Die Gewerbeinspektion ist bei den Unternehmern nicht beliebt. Sie wagen es zwar nicht, gegen das Gesetz offen Front zu machen, sie suchen vielmehr in altbewährter Manier, seine Diener zu diskreditieren. Den in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fällen gesellt sich ein neuer zu. Die Deutsche Volkswirtschaftliche Korrespondenz und die Arbeitgeberzeitung kämpfen mit allen Waffen der Schäbigkeit und der Verleumdung gegen den württembergischen Gewerbeinspektor Baurat Hardegg. Ein neuerer Artikel enthält folgende Sätze. Die Qualifikation dieses Herrn zum roten Gewerkschaftssekretär dringt immer wieder durch, so dass es nicht verwunderlich wäre, wenn er bei einer Vakanz eines schönen Tages als Bewerber auftreten würde, zumal das Gerücht geht, die Jacke als königlicher Gewerbeinspektor wäre ihm schon lange zu eng und sehne sich nach der Bluse und der Ballonmütze eines Volksbeglückers und Zukunftsstaatsredners. Was hat der Mann getan, der hier so feierlich zum Jakobiner erklärt wird? Baurat Hardegg hat in einem Vortrage, den er in Stuttgart über Arbeiterschutz und Arbeiterrecht hielt, ketzerische Gedanken geäußert. Er hat nämlich erwähnt, wie einseitig die Justiz bei Verrufserklärungen vorgeht. Dass wegen dieses Deliktes zwar der Arbeitnehmer empfindlich bestraft wird, aber nie der Arbeitgeber. Jeder gerecht denkende Mensch wird es begrüßen, dass hier ein erfahrener Mann frei und offen auf einen sozialen Krebsschaden, eine Quelle fortwährender Verbitterung hingewiesen hat. Für die Arbeitgeberpresse genügte aber diese Feststellung einer unangenehmen Wahrheit, um Baurat Hardegg in der widerlichsten Weise zu verunglimpfen. Das beliebte Verfahren wird angewandt. Er wird zum verkappten Sozi gemacht. Sollten die Skribenten der Industriellen wirklich so wenig intelligent sein, selbst an die Wahrheit dieser Verdächtigungen zu glauben? Aber in den Kreisen, für die sie schreiben, wirkt sie noch. Es ist ja die klassisch gewordene Formel der Verrufserklärung. Er ist Sozialdemokrat. Das Arcanum ist gefunden. Jetzt ist jedes Mittel gegen den Kerl recht. Allerdings fassen die Scharfmacher den Begriff Sozialdemokrat weiter als andere Menschen. Wer nicht in allen Dingen das nackte Geldsackinteresse wahrnimmt, wird zum Sozialdemokraten oder doch zum stillen Gönner der verhassten Partei gestempelt. Wie ein echter Antisemit jeden, der nicht an Ritualmorde glaubt, zum Judengenossen macht. Es steckt also Methode in der unsinnigen Idee, einem höheren Regierungsbeamten aus so fadenscheinigen Gründen die Ballonmütze aufzustülpen. Und das ist das Gefährliche. Gegen das Gesetz geht man nicht an, aber den Beamten will man eine präzise Anwendung verekeln. Das Gesetz soll nicht mehr sein als weiße Salbe. Und der Beamte hat sich demgemäß zu verhalten. Er hat des guten Scheins halber eine gewisse Unparteilichkeit zu wahren und sich im Übrigen ganz als freiwilliger Sachverwalter der Scharfmacherinteressen zu fühlen. Sobald er sein Amt ernst nimmt, ist der Krieg erklärt. Wer kann den Herren diesen Gedankengang verübeln? Wir haben in unseren Gesetzen und Verfassungen genug schöne Worte zum Schutze der Schwachen. Wer hat ihre wohltätige Wirkung schon gefühlt? Gewiss hat Baurat Hardegg sein Amt nicht als Sinekure aufgefasst. Er musste also mit den scharfmacherischen Machtgelüsten kollidieren. Hoffentlich werden bei seiner Regierung die Verleumdungen ungehört verhallen. Es wäre aufs Tiefste zu bedauern, wenn die Regierung vor den Großunternehmern einen Kotau machte und dem gewissenhaften Beamten einen Wink gebe, sein Amt etwas laxer zu führen. Zweifelsohne befinden sich die Gewerbeinspektoren in einer prekären Lage. Man muss befürchten, dass manche von ihnen sich von so skrupellosen Attacken einschüchtern lassen, um wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schädigungen zu entgehen. Es ist nötig, die Öffentlichkeit auf dieses Treiben aufmerksam zu machen. Die bürgerliche Presse ist nur zu sehr geneigt, Übergriffe der Industriedemagogie zu übersehen. Die Arbeitnehmer sind wahrhaftig nicht mit übermäßigem gesetzlichem Schutz bedacht. Sie sollten recht sehr auf der Hut sein, dass man ihnen nicht noch das wenige, was sie haben, illusorisch macht. Erschienen in Das freie Volk am 18. Januar 1913. Ende von Der verhasste Gewerbeinspektor. Der Traumfabrikant von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Björn Barz. Der Traumfabrikant von Kurt Laßwitz. Es hatte eben 13 geschlagen und im mittleren Deutschland fing es an zu dunkeln. Wenn auch die staatliche Zentralbeleuchtung und die neu eingeführte Weltzeit, die sich nach dem Meridian von Washington richtete, über die Tatsächlichkeit eingetretener Dämmerung hinwegzutäuschen suchte. An dem Untergang der Sonne ließ sich nichts ändern, weder durch neue Gesetze noch durch internationale Verträge. Und das war freilich sehr bedauerlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit durch die schlechte Angewohnheit der Sonne, die Hälfte des Jahres unter dem Horizont zu sein, für die produktive Arbeit verloren geht. Da die Menschen wieder einmal unzufrieden waren, so suchten sie nach einem Prügelknaben für ihre eigene Jämmerlichkeit, und es entstand die Partei der Antisomnisten oder Schlaffeinde, welche den allnächtlichen Schlummer als die kulturuntergrabende Gewalt anklagten und befehdeten. Aber das war nur ein schnell bereuter Narrenstreich des höheren Pöbels, dessen hohläugige Gesichter bald anzeigten, was sie ohne den Schmarotzerschlaf waren. Indes blieb es nicht zu leugnen, dass die Gewohnheit des Schlafens zugenommen hatte. Man schlief mehr als früher. Sobald dies statistisch festgestellt worden, erschien der Kopernikus des Schlafproblems, welcher die große Frage durch ihre Umkehr löste und dem alternden Europa einen neuen Völkerfrühling verhieß, wenn es sich dem intensiven Massenschlaf zu huldigen entschlösse. Die Biomystik, eine neue Stufe der veralteten Biologie, hatte die Entdeckung gemacht,

und nach 10 Minuten: »Deine Uhr ist abgelaufen, hartes Ei!« Nach einigen Wochen ging ich auf der Straße spazieren und ein vornehmes Auto fuhr an mir vorbei. Darin saß das Gerippe im gestreiften Tennisanzug, einen Strohhut auf dem Schädel und rauchte eine dicke Zigarre aus den Augen heraus. Mich sah es überhaupt nicht mehr an. Die Menschheit ist eben undankbar, bis in die Knochen. Ende von »Das Gerippe«, gelesen von Hokus Pokus. Der Zauberwettkampf von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Zauberwettkampf. Einstmals ging ein junger Buchbindergeselle in die Fremde und wanderte, bis kein Kreuzerlein mehr in seiner Tasche klimperte. Da endlich nötigte ihn sein gespanntes Verhältnis mit dem schlaff gewordenen Geldbeutel ernstlich der Arbeit nachzufragen. Und bald ward er auch von einem Meister angenommen und bekam es sehr, sehr gut. Sein Meister sprach zu ihm: »Gesell, du wirst es gut bei mir haben. Die Arbeit, die du täglich zu tun hast, ist ganz gering. Du kehrst nur die Bücher hier alle Tage recht säuberlich ab und stellst sie dann nach der Ordnung wieder auf. Aber dieses eine Büchlein, welches hier apart steht, darfst du nicht anrühren, viel weniger hineinsehen, sonst ergeht's dir schlimm, Bursche, merk dir's. Dagegen kannst du in den anderen Büchern lesen, so viel du nur magst.« Der Geselle beherzigte die Worte seines Meisters sehr wohl und hatte 2 Jahre lang die besten Tage, indem er täglich nur die Bücher säuberte, dann in manchem derselben las und dabei die vortrefflichste Kost hatte. Jenes verbotene Büchlein ließ er gänzlich unangerührt. Dadurch erwarb er sich das volle Vertrauen seines Herrn, so daß dieser öfters tagelang vom Hause entfernt blieb und auch zuweilen eine Reise unternahm. Aber wie stets dem Menschen nach Verbotenem gelüstet, so regte sich einstmals, als der Meister auf mehrere Tage verreist war, in dem Gesellen eine mächtige Begierde, endlich doch zu wissen, was in dem Büchlein stehe, das immer ganz heilig an seinem bestimmten Orte lag. Denn alle anderen Bücher hatte er bereits durchgelesen. Zwar sträubte sich sein Gewissen, das Verbotene zu tun, aber die Neugierde war mächtiger. Er nahm das Büchlein, schlug es auf und fing an, darin zu lesen. In dem Büchlein standen die größesten, kostbarsten Geheimnisse. Die größesten Zauberformeln waren darin enthalten, und es stellte sich dem staunenden, höchst verwunderten Gesellen nach und nach alles so sonnenklar heraus, dass er schon anfing, Versuche im Zaubern zu machen. Alles gelang. Sprach der Bursche ein kräftiges Zaubersprüchlein aus diesem Büchlein, so lag im Nu das Gewünschte vor ihm da. Auch lehrte das Büchlein, jede menschliche Gestalt in eine andere zu verwandeln. Nun probierte er mehr und mehr, und zuletzt machte er sich zu einer Schwalbe, nahm das Büchlein und flog im schnellsten Fluge seiner Heimat zu. Sein Vater war nicht wenig erstaunt, als eine Schwalbe zu seinem Fenster einflog und plötzlich dann aus ihr sein Sohn wurde, den er 2 Jahre lang nicht gesehen. Der Bursche aber drückte den Alten herzlich an seine Brust und sprach: »Vater, nun sind wir glücklich und geborgen. Ich bringe ein Zauberbüchlein mit, durch welches wir die reichsten Leute werden können.« Das gefiel dem Alten wohl, denn er lebte sehr dürftig. Bald darauf machte sich der junge Zauberer zu einem überaus großen, fetten Ochsen und sprach zu seinem Vater: »Nun führet mich zum Markt und verkauft mich, aber fordert ja viel, recht viel, man wird mich teuer bezahlen, und vergesset ja nicht das kleine Stricklein, welches um meinen linken Hinterfuß gebunden ist, abzulösen und wieder mit heimzunehmen, sonst bin ich verloren.« Das machte der Vater alles so. Er verkaufte den Ochsen für ein schweres Geld, denn als er nun mit ihm auf dem Markte erschien, versammelte sich gleich ein Haufen Volks um ihn. Alles bewunderte den Raritätsochsen, und Christen und Juden schlugen sich darum, ihn zu kaufen. Der Käufer aber, der das höchste Gebot tat und bezahlte und den Ochsen im Triumph von dannen führte, hatte am andern Morgen statt des herrlichen Ochsen ein Bündlein Stroh in seinem Stalle liegen. Und der Buchbindergeselle, der war wohlgemut wieder daheim bei seinem Vater und lebte mit ihm herrlich und in Freuden von dem Gelde. Manch einer macht sich auch zu einem großen fetten Ochsen, aber keiner kauft ihn teuer. Bald darauf verzauberte der Bursche sich wieder in einen prächtigen Rappen und ließ sich von seinem Vater auf den Rossmarkt führen und verkaufen. Da lief wieder alles Volk zusammen, um das wunderschöne, glänzende, schwarze Ross zu sehen. Jener Meister Buchbinder aber, als er nach Hause zurückgekehrt war, hatte gleich gesehen, was vorgegangen, und da er eigentlich kein Buchbinder, sondern ein mächtiger Zauberer war, der nur zum Schein diese Beschäftigung trieb, so wußte er auch gleich, wie viel es geschlagen hatte, und setzte dem Entflohenen nach. Auf jenem Rossmarkt nun war der Meister unter den Käufern, und da er alle Stücklein des Zauberbüchelchens kannte, so merkte er alsbald, was es für eine Bewandtnis mit dem Pferde habe, und dachte, »Halt, jetzt will ich dich fangen.« Und so suchte er für jeden Preis das Pferd zu kaufen, was ihm auch ohne große Mühe gelang, weil er es gleich um den ersten Kaufpreis annahm. Der Vater kannte den Käufer nicht, aber das Pferd fing heftig an zu zittern und zu schwitzen und gebärdete sich äußerst scheu und ängstlich. Doch es konnte der Vater die nun so gefährliche Lage seines Sohnes nicht ahnen. Als das Pferd des neuen Eigentümers eingeführt und an den für dasselbe bestimmten Platz gestellt war, wollte der Vater wieder das Stricklein ablösen. Aber der Käufer ließ dieses durchaus nicht zu, da er sehr wohl wußte, daß es dann um seinen Fang geschehen wäre. So mußte denn der Vater ohne Stricklein abziehen und dachte in seinem Sinn, er wird sich schon selbst helfen. Kann er so viel, daß er sich zu einem Pferde macht, kann er sich gewiß auch wieder durch seine Zauberkunst dort in dem Stall losmachen und heimkommen. In jenem Pferdestall aber war ein mächtiges Gedränge von Menschen. Groß und klein, alt und jung, alles wollte das ausgezeichnet schöne Ross beschauen. Ein kecker Knabe wagte sogar, das Pferd zu streicheln und liebkosend zu klopfen, und es ließ sich dieses, wie es schien, gar gerne gefallen. Und als dieser Knabe sich immer zutraulicher näherte und das Pferd am Kopf und am Hals streichelte, da flüsterte es dem Knaben ganz leise zu, »Liebster Junge, hast du kein Messerchen einstecken?« Und der froh verwunderte Knabe antwortete, »O ja, ich hab ein recht scharfes.« Da sprach der Rappe wieder, ganz leise, »Schneide einmal das Stricklein an meinem linken Hinterfuß ab.« Und schnell schnitt der Knabe es entzwei. Und in diesem Augenblick fiel das schöne Ross vor aller Augen zusammen und ward ein Bündel Stroh, und daraus flog eine Schwalbe hervor und aus dem Stall empor in die hohen blauen Lüfte. Der Meister hatte das Ross nur einen Augenblick außer Acht gelassen. Jetzt war keine Zeit zu verlieren. Er brauchte seine Kunst und verwandelte sich in einen Geier und schoss der flüchtigen Schwalbe nach. Es bedurfte nur einer kleinen Weile, so hatte der Geier die Schwalbe in seinen Klauen. Aber das Schwälblein merkte den Feind, blickte nieder auf die Erde und sah da gerade unter sich ein schönes Schloss, und vor dem Schloss saß eine Prinzessin, und flugs verwandelte sich das Schwälblein in einen goldenen Fingerreif, fiel nieder und gerade der holden Prinzessin auf den Schoß. die wußte nicht, wie ihr geschah, und steckte das Ringlein an den Finger. Aber die scharfen Augen des Geiers hatten alles gesehen, und rasch verwandelte sich der Zaubermeister aus einem Geier in einen schmucken Junker und trat heran zur Prinzessin und bat sie höflichst und untertänigst, dieses Ringlein, mit welchem er soeben ein Kunststück gemacht habe, ihm wieder einzuhändigen. Die schöne Prinzessin lächelte errötend, zog das Ringlein vom Finger und wollte es dem Künstler überreichen. Doch sieh, da fiel es aus ihren zarten Fingern und rollte als ein winziges Hirsekörnlein in eine Steinritze. Im Augenblick verwandelte sich der Junker und wurde ein stolzer Gückelhahn, der mit seinem Schnabel emsig in der Steinritze nach dem Hirsekörnlein pickte. Aber gleich darauf wurde aus dem Hirsekörnlein ein Fuchs, und dieser biss dem Gückel den Kopf ab. Und somit war der Zauberer besiegt. Jetzt aber nahm der junge Geselle wieder seine Gestalt an, sank der Prinzessin zu Füßen und pries sie dankend, daß sie ihn an ihrem Finger getragen und sich so mit ihm verlobt habe. Die Prinzessin war über alles, was vorgegangen war, mächtig erschrocken, denn sie war noch sehr jung und unerfahren, und schenkte ihm ihr Herz und ihre Hand, doch unter der Bedingung, dass er fortan aller Verwandlung entsagte und ihr unwandelbar treu blieb. Dies gelobte der Jüngling und opferte sein Zauberbüchlein den Flammen, woran er indes sehr übel tat, denn er hätte es ja dir, lieber Leser, oder mir schenken und vermachen können. In Ochsen hätten wir uns gewisslich nicht verwandelt. Ende von Der Zauberwettkampf, gelesen von Hokuspokus.